Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Technikfreunde. Radio DARC begrüßt Sie auch diese Woche wieder mit einem spannenden Magazin rund um die Funktechnik. Es ist heute die Ausgabe Nummer 460, welche wir für Sie zusammengestellt haben. Ich bin Cordy Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. In diesem Jahr wird der Rundfunk genau 100 Jahre alt. Er löste eine technische Revolution aus und veränderte die Gesellschaft für immer. Wir werfen heute im Rahmen unserer Sendereihe Rundfunk im Wandel einen genaueren Blick vor allem auf die technischen Entwicklungen des Röhrenradios bis hin zu heutigen Streaming- und Digitaldiensten. Völlig analog sind jedoch die vielen Super-Oldies, die wir auch immer nicht zu kurz kommen lassen. Hier ist eine schöne Ballade von Mariah McKee, und zwar Show Me Heaven. Shivers down my spine, and it feels to you. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. 100. Jahrestag der ersten transkontinentalen Zwei-Wege-Verbindung. ITU-Empfehlungen zum 23-Zentimeter-Band auf der Weltfunkkonferenz. Dezember, Jota-Monat ist da und 51. Dortmunder Amateurfunkmarkt steht in den Startlöchern. Wir können in diesen Tagen wieder ein rundes technisches Jubiläum feiern. Am 28. November 1923 gegen 3.30 Uhr UTC gelang es dem französischen Funkamateur Léon Deloy, Foxtrot 8 Alpha Bravo aus Nizza, zum ersten Mal einen beidseitigen Amateurfunkkontakt zwischen zwei Kontinenten auf der Kurzwelle herzustellen. Sein Gesprächspartner Fred H. Schnell mit dem Rufzeichen 1 Mike Oscar saß in West Hartford, Connecticut in USA. Deloy hatte mit seiner Verbindung in die USA als weltweit erster Funkamateur die Möglichkeiten der Ausbreitung über Raumwellen entdeckt. Diese erste Amateurfunkverbindung auf Kurzwelle wurde in Morsetelegrafie hergestellt. Die benutzte Welle war 110 Meter, entsprechend 2,72 Megahertz. Die Erfindung des Kurzwellenfunks bzw. die Entdeckung der Fernausbreitung via Raumwelle geht neben den Funkamateuren der 1920er Jahre allgemein aber schon auf das Konto von Guglielmo Marconi. Im selben Jahr wie Deloy, also 1923, begannen der italienische Funkpionier und sein Assistent Charles Franklin die Ausbreitungseigenschaften von Kurzwellen zu untersuchen. Sie wollten wissen, ob diese Wellen unabhängig von der Tages- oder Jahreszeit Funkverbindungen über große Entfernungen ermöglichen würden. Guglielmo und Franklin bauten zur Erforschung dieser Frage in Poldhu, Cornwall, einen Sender mit einer Leistung von etwa 12 Kilowatt, der auf dem 92-Meter-Band arbeitete. Das war der stärkste Kurzwellensender, der bis zu diesem Zeitpunkt gebaut worden war. Um die Reichweite des Senders zu testen, installierten sie einen Empfänger auf einer Yacht und segelten in Richtung Westafrika. Im Juli 1923 hatten Marconi und Franklin ihren ersten Funkkontakt auf der Insel Kap Verde hergestellt. Durch diesen Test kam Marconi zu dem Schluss, dass Kurzwellen an der obersten Schicht der Atmosphäre abprallten und in einer weit entfernten Region landeten, im Gegensatz zu Langwellen, die sich entlang der Erdkrümmung bogen. Die Mitarbeiter von Marconi installierten dann 1924 weitere Empfänger in Nord- und Südamerika, Australien, Indien und Südafrika, die auch schon bald die Signale aus England aufnehmen konnten. Nach mehreren Experimenten und Verbesserungen war die Idee des Kurzwellenradios geboren und auch Funkamateure nutzten sie dann ausgiebig. Amateurfunk und Satellitennavigation im 23-Zentimeter-Band. Wie passt das zusammen? In der Woche vor der Weltfunkkonferenz WRC 23 in Dubai nahm auch die Internationale Amateurradio-Union an der Sitzung der ITU-R Radio Assembly teil und beteiligte sich an der Entwicklung einer Empfehlung bzw. Entscheidungsvorlage. Die Empfehlung mit der Nummer M2164 für den Amateurfunkbetrieb im 23-Zentimeter-Band neben dem Gleichfrequenz-Funknavigationssatellitendienst ist jetzt verfügbar und kann zusammen mit einer Zusammenfassung der technischen Bedingungen auf der Webseite der IARU eingesehen werden. Die Vorlage wird Bestandteil der WRC23-Diskussionen sein, die noch bis zum 15. Dezember laufen. Sie stellt den Höhepunkt von mehr als 4 Jahren Arbeit des IARU-Teams innerhalb der ITUR-Studiengruppen dar, um angesichts des starken regulatorischen, politischen und kommerziellen Drucks das beste Ergebnis für den Amateurfunk zu erzielen. Hintergrund ist, dass der Amateurfunkdienst im Frequenzband von 1240 bis 1300 MHz nur sekundären Status besitzt und die Gefahr besteht, dass es zu Einschränkungen oder gar zu einer Aufhebung der Amateurfunkzuweisung kommt. Gemäß der Resolution 774 aus der letzten Weltfunkkonferenz 2019 soll eine detaillierte Übersicht der verschiedenen Amateurfunksysteme und Anwendungen erarbeitet werden, um den Schutz vor terrestrischen Navigationsanwendungen wie GPS oder Galileo zu gewährleisten. Was bei der nun anstehenden Weltfunkkonferenz herauskommen wird, ist offen. Es mag auch sein, dass das Thema erneut an die Arbeitsgruppen verwiesen und erst bei der WRC im Jahr 2027 abschließend behandelt wird. Auch dieses Jahr werden wieder weltweit Jugendliche unter 26 Jahren zu Youngster-Aktivitäten aus verschiedenen Ländern aktiv sein und die Bänder mit JOTA-Sonderrufzeichen aufmischen. JOTA steht englisch für Youngsters on the Air und ist die Jugendinitiative der IARU, um junge Menschen für den Amateurfunk zu interessieren. Deutschland wird am Youngster-Tage ebenso dabei sein und der DARC möchte sicherstellen, dass möglichst viele junge Mitglieder daran teilnehmen. Den ganzen Dezember hindurch können Jugendliche unter 26 Jahren auch das deutsche JOTA-Sonderrufzeichen nutzen. Interessenten können sich einfach einen Slot im Online-Kalender reservieren. Ob sie nun stundenweise funken wollen oder auch tageweise, gegebenenfalls gemeinsam als lokales Team, alles ist möglich und erwünscht. Falls Sie direkten Kontakt zu Youngstern haben, ermutigen Sie diese bitte, sich zu beteiligen. Persönliche Ansprachen können oft besonders motivierend wirken. Alle Details zu diesem Funkevent sowie der Kalender ist auf der Webseite des AJW-Referats im DARC zu finden. Am kommenden Wochenende findet wieder eine wichtige überregionale Amateurfunkveranstaltung statt, nämlich der 51. Dortmunder Amateurfunkmarkt. Datum ist Samstag, der 9. Dezember 2023. Austragungsort ist die Dortmunder Westfalenhalle Nummer 8 im Rabenloh 6. Geöffnet für Besucherinnen und Besucher ist von 9 bis 16 Uhr. Entsprechend der Tradition werden die Besucher auf über 600 Tischen ein reichhaltiges, vielfältiges Sortiment vorfinden. Die vorhandenen Sitzgelegenheiten bieten die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen sowie bestehende aufzufrischen. Auch aktive Interessengruppen werden sich in diesem Jahr wieder an eigenen Ständen präsentieren. Wie in der Vergangenheit werden mehr als 2000 Besucher erwartet. Weitere Informationen zur Anreise können der Veranstaltungswebseite entnommen werden. www.amateurfunkmarkt.de. Ich wiederhole: www.amateurfunkmarkt.de. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Nun gibt's einen absoluten Kulthit aus dem Jahre 1978. Der Song bezieht sich auf einen Roman von Emily Brontë und handelt von einem Findelkind aus Earnshaw in Yorkshire. Eine tragische Geschichte. Nach einem Mord aus Zorn und Eifersucht wird die Protagonistin vom Geist ihres Opfers heimgesucht. Der Titel des Romans, Wuthering Heights, auf Deutsch so viel wie stürmische Höhen. Und das kommt nun musikalisch von Kate Bush. Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. Auf den britischen Inseln war die Mittelwelle für den Rundfunk noch lange wesentlich gefragter als in Deutschland. Inzwischen geben aber auch hier viele Stationen das Band auf. Der öffentlich-rechtliche Sender, die BBC, hat viele große Stationen abgeschaltet, zum Beispiel 648 Kilohertz. Der Sender stand direkt an der See und war im Zweiten Weltkrieg wichtig, um bis nach Deutschland zu reichen. Heute hat Radio Caroline den Standort und die Frequenz übernommen, aber natürlich nicht die Sendeleistung, die ist deutlich geringer. Trotzdem kann damit in Norddeutschland Radio Caroline sogar auf Mittelwelle gehört werden und nicht nur im Internet. Aber auch die kommerziellen Stationen geben in Großbritannien die Mittelwelle auf. Es lohnt sich einfach nicht mehr und die Stromkosten sind ja relativ hoch. So wird Bauer Media Audio UK die Mittelwellensender von Greatest Hits Radio in Schottland bis Ende des Jahres abschalten. Darüber hinaus sind weitere Abschaltungen in Newcastle und South Yorkshire, Nordirland, von Downtown Radio geplant. Das hat Radio Today angekündigt. Natürlich gibt es dafür auch eine entsprechend blumige Presseerklärung. Mit diesem Schritt setzt Bauer Media seine digitale Transformation fort. Das waren auch nicht die ersten Sender, die abgeschaltet wurden. Bauer Media hatte bereits andere Mittelwellenfrequenzen abgeschaltet, obwohl sie dafür 25.000 britische Pfund Strafe zahlen mussten, wenn sie die zugeteilte Radiolizenz nicht mehr ausnutzen. Alle Programme sollen jedoch weiterhin über digitale Plattformen zu hören sein, also einerseits DAB Plus und andererseits halt Internet. Es werden fast 10 Frequenzen abgeschaltet. Die Standorte lese ich jetzt nicht vor, sonst endet das wie bei Loriot mit den Geschehnissen in Thrompton Castle, mit dem Schlpf. Aber die Frequenzen: 990 kHz, 1035 kHz, 1107 kHz, 1152 kHz, 1161 kHz, 1305 kHz, 1548 kHz und 1584 kHz. Das waren jetzt keine 10 Sender, aber mehrere Frequenzen sind doppelt belegt. Das heißt, auf allen diesen Frequenzen ist dann der Empfang frei für noch weiteres DX. Und auch andere Stationen wollen abschalten, zum Beispiel von der Global-Gruppe. Die haben Capital FM, Classic FM und Heart. Und die BBC hat auch immer noch was zum Abschalten. 5 Live auf Mittelwelle und BBC Radio 4 auf Langwelle. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta, nach einer Info von DF5JL, unserem Kollegen vom HF-Referat. Every street lamp seems fliegen. Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth. US-Präsident Biden hat am 13. November diesen Jahres ein Memorandum unterzeichnet, in dem es um die Neuverteilung von Funkfrequenzen geht. Das ist den USA also so wichtig geworden, dass da sich sogar der Präsident selber mit einschaltet. Das Memorandum geht über die Modernisierung der US-Frequenzpolitik und die Einführung einer nationalen Frequenzstrategie. Was? Ja. Das soll sicherstellen, dass die USA die Frequenzpolitik als entscheidenden Hebel nutzen, um ihre weltweite Führungsposition in Drahtlostechnologien zu erhalten. Ui. Das klingt jetzt aber heftig. Ja, aber es geht nicht um Radio. Die Zeiten der weltweiten Kurzwellensendungen sind ja vorbei. Mancher wird sagen leider, mancher wird sagen Gott sei Dank, wenn es jetzt um politische Sendungen ging. Aber hier geht's um so Geschichten wie 5G und WLAN und Drohnen, also Mikrowellenfrequenzen. Betrifft uns also eigentlich nicht direkt. Die Zuteilungen in Nordamerika sind ja ohnehin andere als bei uns. Da dann aber doch wieder viele Produkte international genutzt werden, ist es durchaus relevant. Die ganze Strategie wurde von der National Telecommunication Information Administration, NTIA, einer Behörde des Handelsministeriums, in Zusammenhang mit der Federal Communications Commission, FCC, entwickelt. Letzteres ist das, was bei uns die B-Netz A ist. Diese zukünftige Strategie soll jetzt 4 Säulen haben. Zunächst mal sollen insgesamt 2786 MHz neu verteilt werden. Dazu werden 5 Frequenzbänder untersucht. 3,1 bis 3,45 GHz, 5,03 bis 5,091 GHz, 7,12 bis 8,4 GHz, 18,1 bis 18,6 GHz und 37,0 bis 37,6 GHz. Neu genutzt werden sollen diese zum Beispiel für drahtlose Breitbandverbindungen, also sprich zum Beispiel WLAN, Drohnen und Satellitenbetrieb. Dann sollen die Frequenzzuweisungen insgesamt gemeinsam langfristig geplant werden. Gemeinsam ist damit gemeint sowohl öffentliche wie private Netzbetreiber und Anwender. Dann sollen neue Techniken wie die gemeinsame Nutzung des Frequenzspektrums gefördert werden, wo also ganz verschiedene Anwendungen im selben Frequenzband miteinander auskommen sollen, um das besser auszunutzen. Und schließlich, als 4. Säule, sollen die politischen Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit über die Bedeutung der Frequenzzuteilung informiert werden. Eben deshalb dann auch dieses Memorandum des Präsidenten. Das kam jetzt direkt vor der WRC 23 in Dubai. Dort wurden dann internationale Änderungen bei Frequenzzuweisungen diskutiert und beschlossen. Allerdings kam diese Sache so kurzfristig, dass es jetzt nicht mehr in die WRC 23 eingegangen ist. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Wash away my pain with the rain in Shambhala. 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. Meilenstein der Technik. In diesem Jahr haben wir einen 100-jährigen Geburtstag zu feiern. Und der Jubilar? Der heißt Rundfunk und wurde am 29.10. ein glattes Jahrhundert alt. Am 29. Oktober 1923 starteten im Berliner Foxhaus die ersten regelmäßigen Radiosendungen in Deutschland. Das Radio wurde eine technische und auch gesellschaftliche Revolution, vergleichbar mit dem Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren. Aber worin bestand diese Revolution? Wie hat sich das Radio vom Röhrenradio bis zum heutigen Digitalradio und zu Streaming-Apps entwickelt? Auf die Suche nach Antworten und Meilensteinen hat sich Max Knieriemen in einer weiteren Episode zum Thema Rundfunk im Wandel gemacht. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin. Radio überall. Vom Röhrenradio zur App. Aus der Reihe Radio macht Geschichte. Was das Teuerste war, und das konnte man nicht selber machen, das war der Kopfhörer. Der kostet 12 Mark. Das war ein Haufen Geld nach der Inflation. Nicht? Adolf Lederer, Rundfunkhörer, seit es den Rundfunk gibt. Sein erstes Empfangsgerät hat er selbst gebaut. Zu Hause war das etwas ganz Neues. Es war also wahnsinnig Interesse da, mal mitzuhören. Das bremste nur die Tatsache, dass eben ein Kopfhörer zunächst mal da war, den konnte man aber teilen. Ja. Also wenn drei da saßen, und das waren es bei uns, ich bin der einzige Sohn, Vater und Mutter, dann musste eben einer immer Pause machen. Es gibt viele Fotos aus den 20er Jahren von Familien am Küchentisch, die sich rund um ein Radio herum versammelt haben, quasi angekettet durch den Kopfhörer. Am Anfang war das Radio groß und teuer. Der Betrieb erforderte technisches Verständnis. Im Laufe von 100 Jahren wurden die Geräte immer kleiner, damit mobiler und nutzerfreundlicher. Es gab dann sehr schnell natürlich industriell gefertigte, keine Detektorempfänger, aber es kamen dann die ersten Röhrengeräte. Ich habe auch eins gehabt. Das gestattete dann mehrere Kopfhörer. Oder Telefunken zum Beispiel baute einen Trichter, einen Grammophontrichter, wo man unten einen Kopfhörer reinklemmen konnte. Und wenn der Kopfhörer laut genug war, kam aus dem Trichter eine Stimme. Schlager von damals. Stochern wie im Detektor. So klang es im Trichterlautsprecher. Charleston. Als Massenprodukt setzten sich kleine Kisten aus Holz oder Bakelit durch. Bakelit war sozusagen das Vorgängermaterial zu Plastik. Diese Kisten bekamen den Spitznamen Brotkasten, in Anlehnung an das englische Wort Broadcasting. In der Kiste ein Röhrenempfänger, Außendrehknöpfe, um den Sender einzustellen. Knapp eine halbe Million Röhrenradios gingen 1928 in Deutschland über die Ladentheke. Die Apparate haben sich verbessert, vereinfacht und dazu noch verbilligt. Jubelte Rundfunkminister Hans Bredow auf der Berliner Funkausstellung 1930. Da sorgte schon die Weltwirtschaftskrise für eine erste Delle in der Radioproduktion. Wenige Jahre später kamen die Nazis an die Macht. Um Propaganda in jeden Haushalt zu bringen, förderten sie die Radioproduktion. Auf der Funkausstellung 1933 wurde ein neues Gerät präsentiert, der VE-301. VE wie Volksempfänger und 301 nach dem Tag der Machtergreifung am 30.01.1933. Josef Goebbels hatte die deutschen Radiohersteller und Zuliefererbetriebe zur einheitlichen Produktion gezwungen, um den Volksempfänger zu einem erschwinglichen Massenprodukt zu machen. Die Wettermeldung heute für morgen spart Arbeit euch und manche Sorgen. In einem fürs Kino produzierten Zeichentrickfilm 1937 führen vermenschlichte Volksempfänger eine richtig gehende Invasion auf ein Dorf aus, vermeintlich nur um Tipps zu verbreiten, die landwirtschaftliche Betriebe produktiver machen. Behaltet uns als Freunde drum und kehrt schnell euren Beutel um. für wenig Geld. Auf Raten schon erwerbt ihr uns und unseren Ton. Nehmt teil in jedem Falle am Rundfunk. Alle, alle! Und wirklich, die Zahl der Hörer stieg. Von knapp 4 Millionen vor der Machtergreifung auf über 12 Millionen 1939. Der Anteil des Volksempfängers daran ist groß, aber auch nicht zu überschätzen. Nur etwa 4 von 10 Radiogeräten waren Volksempfänger. Wer es sich leisten konnte, bevorzugte weiterhin ein sogenanntes Großgerät. Damit ließen sich neben dem Reichssender und einer Regionalwelle auch Auslandssender hören, auch wenn das mit Kriegsbeginn verboten wurde. Hier ist England. Das Radio war das wichtigste Propagandainstrument im Krieg. Technisch hat sich allerdings wenig getan bis 1945. Die Ingenieure hatten andere Aufgaben. Aber schon zur ersten Nachkriegsfunkausstellung 1950 in Düsseldorf hatten die Hersteller gute Nachrichten. Dass wir nämlich auch preislich jetzt vollkommen das Vorkriegsniveau erreicht haben. Und das ist erstaunlich in der heutigen Zeit. Sie sind vielleicht der einzige Industriezweig, der preislich heute in der Lage ist, mit Geräten aufzuwarten, die den Preisen der Vorkriegszeit entsprechen. Auch technisch gab es Neuerungen. Es hat sich ja im Laufe der Zeit herumgesprochen, dass man auf Ultrakurzwelle besser hört. Besser, das bedeutet klangschöne, störungsfrei und besonders bei Musik voller und reiner. Sehen Sie, eine große, lange Stange zum Beispiel, die schwankt im Wind hin und her. Ein kleines, kurzes Stäbchen steht fest. Mit einem Wort, alles, was vom Anfang bis zum Ende eine größere Strecke braucht, unterliegt den Einflüssen von außen viel, viel mehr als anderes, was beim Anfang und beim Ende nahe beieinander ist. Vor allem ermöglichte es die Ultrakurzwelle den Sendern ab 1950, neue Frequenzen zu nutzen. Oh, Ab dem Ende der 1940er Jahre wurde der Rundfunk zunehmend auf das neue UKW-Band mit seinem glasklaren Empfang verlagert. Dies bot mehr Raum für weitere Angebote. Was machten die Rundfunkanstalten mit den neuen Frequenzbereichen? In Deutschland entstanden zweite Programme, Kulturprogramme. Empfangen wurden sie nach wie vor meistens am Röhrenradio, das immer nutzerfreundlicher gestaltet war. Wenn man das Radio einschaltete, begann zuerst die Skala zu glimmen in einem ganz warmen weißen Licht. Es war eine Weile Schweigen, bevor langsam das Signal lauter wurde, weil die Röhren ihre Betriebstemperatur erreicht hatten. Die Röhren begannen zu glühen. Es passierte optisch was. Tina Kubert vom Museum für Kommunikation in Frankfurt erklärt das magische Auge. Es zeigt einfach nur an, wenn es maximal leuchtet, habe ich den Sender maximal gut eingestellt. Auch an der Tonqualität wurde beständig gefeilt. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten werden Sie Gelegenheit haben, einem Experiment beizuwohnen, das zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Rundfunks veranstaltet wird. Wir laden Sie ein zu einer stereophonischen Versuchssendung. Wie Sie wohl schon wissen, benötigen Sie zum plastischen Hören zwei Rundfunkgeräte. Zwischen den beiden Rundfunkgeräten sollte ein Abstand von 2 bis 4 Meter eingehalten werden. Im Laufe der 60er Jahre setzte sich allerdings das Pilotton-Multiplex-Verfahren durch, das Stereoempfang auf einer einzelnen UKW-Welle ermöglicht, sodass auch ein Gerät reichte. In dieser Zeit bekam das Radio Konkurrenz. Bis 1964 verfügten 7 Millionen Haushalte über einen Fernseher. Die Zeit, in der die Wohnzimmereinrichtung um das Radiogerät im Zentrum herum gestaltet wurde, war endgültig vorbei. Das Radio wurde zum Nebenbeimedium bei der Hausarbeit und zunehmend auch unterwegs. 1954 stellte Texas Instruments das erste Transistorradio vor. Es ist viel kleiner als ein Röhrenradio und musste nicht erst aufwendig aufgeheizt werden. Und es war transportabel. Insbesondere japanische Firmen stellten massenweise solche Taschenradios her. Das TR-55 war das erste Produkt des späteren Weltkonzerns Sony. Bald wurden die Geräte erschwinglicher, sodass das Radio 1969 wirklich mobil geworden war. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, wo überall Sie im Augenblick unser Magazin heute Mittag Musik und Information hören. In der Badewanne, im Bett, im bequemen Fernsehsessel oder auch im Liegestuhl im Garten. Sicher bin ich mir aber, dass viele von Ihnen uns jetzt gerade im Auto hören, im Auto über Autoradio. Die ersten Autoradios in den 20ern hatten mit ihren Röhrenempfängern viel Platz eingenommen. Aber dank Transistortechnik wurde das Autoradio im Laufe der 60er Jahre zum Massenprodukt. Analog zur Ausbreitung der UKW-Wellen entwickelte sich der Verkehrsfunk. Es gab Ideen, deutschlandweit eine eigene Autofahrerwelle einzuführen. Nach langen Diskussionen wurde der Plan 1970 wieder fallen gelassen. Aber technisch brachte der Verkehrsfunk weitere Neuerungen. Zum Beispiel 1974 die ARI-Kennung bei Verkehrsnachrichten. Sie sorgt unter anderem dafür, dass bei Verkehrshinweisen auch ein leise geschaltetes Autoradio laut wird. Diese Zusatzfrequenz, die dient zum Einschalten bzw. automatischen Umschalten des Autoradios bei Sendung einer aktuellen Verkehrsmeldung. Sie hören Bayern 3, die Servicewelle von Radio München. Besonders Autoradios wurden in den Folgejahren immer ausgefeilter und teurer. Kein Wunder, dass die Geräte in den 80er Jahren bei Dieben immer beliebter wurden. Auch darauf reagierte die Industrie. Grundig Autoradio mit elektronischem Code und abnehmbarem Bedienteil. So sicher wie das Gold in Fort Knox. So versprach es die Fernsehwerbung 1987. Aber nicht nur im Auto war das Radio mobil geworden. Es gab immer kleinere Kofferradios für unterwegs. Bald kamen Radiorekorder mit Kassettendeck dazu. Als sich in den 80er Jahren auch noch der Walkman durchsetzte, begann das goldene Zeitalter der Mixtapes, der aus Radiomitschnitten selbst zusammengestellten Musikkassetten. Erkennbar aus dem Radio aufgenommen, spätestens wenn das Piepen der Verkehrsnachrichten mit auf dem Band war. In der heimischen Stereoanlage war das Radio jetzt nur noch eine Komponente unter vielen.

Flugwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Mit dem Monat Dezember hat nun auch der Winter begonnen, was die meteorologische Zählweise angeht. Und es ist kalt. Ungemütlich auch. Eigentlich so richtiges Wetter, um drinnen im Funkshack zu bleiben und mal die Geräte anzuheizen. Gar nicht winterlich jedoch, sondern eher heiß her geht es derzeit in unserer Ionosphäre zu. Geschuldet ist das der aktuell hohen Sonnenfleckenaktivität des nahenden Maximums. Das beschert den DX-Jägern tendenziell super Ausbreitungsbedingungen. Was momentan so alles los ist über unseren Köpfen, darauf wirft nun Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC wieder seinen Blick. Die Woche begann mit ungebrochen hoher Sonnenaktivität und einem solaren Flux über 180 Einheiten. Die Flare-Tätigkeit ging allerdings deutlich zurück und signalisierte bereits, dass die sichtbaren Regionen langsam abbauten. In der Folge war die Sonnenaktivität dann rückläufig. Die Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle hat das nicht besonders gekratzt, denn sofern kein Magnetsturm in die Suppe spuckt, reicht das um diese Zeit des Jahres problemlos für ein weit offenes 10-Meter-Band. Aber das Spucken kommt vor und das im Moment immer öfter. Leider war es ausgerechnet der Samstag des letzten Wochenendes, wo das irdische Magnetfeld den ganzen Tag unruhig war, nachdem kurz vor 9 Uhr UTC eine Stoßfront im Sonnenwind eintraf. Um 19.30 Uhr UTC folgte eine weitere und die steigerte die Unruhe dann zum Magnetsturm. Glücklicherweise nur für kurze Zeit. Bereits in der Nacht beruhigte sich das wieder und der Sonntag lief dann wieder ungestört ab. Sehr zur Freude der Teilnehmer am CECO Worldwide Contest in Telegrafie. Glück gehabt, solche heftigeren Einschläge hallen sonst gerne noch 1 bis 3 Tage nach. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass das Magnetfeld durch die nahende Sonnenwende etwas weniger empfindlich auf die Veränderungen im Sonnenwind reagiert. Insbesondere Europa erlebte trotzdem erneut Aurora, die weit nach Süden reichte. Die restliche Woche wechselten ruhige und unruhige Phasen ab. In den nächsten Tagen gesellt sich dann auch noch ein ausgedehntes koronales Loch hinzu. Die Achterbahn im Erdmagnetfeld wird daher erstmal weiterfahren. 10 Meter öffnet an den ruhigeren Tagen kurz nach 8 Uhr UTC und schließt mit dem Sonnenuntergang. 2 Stunden später ist dann auch auf 20 Meter langsam Schluss. Nachts ist weiter 7 MHz das höchste öffnende Band. In den nächsten Wochen wird es aber sogar dort öfter Aussetzer geben. Im Dezember stehen die Geminiden im Kalender der Meteorscatter-Freunde. Sie sind inzwischen der stärkste Meteorschauer im Jahresverlauf, noch vor den Perseiden im August, und sie werden stetig aktiver. Das liegt an der langsamen Verlagerung der Umlaufbahn dieser Trümmer. In den nächsten Jahren wird daher mit noch höheren Fallraten gerechnet. Dieses Jahr tritt das Maximum am 14. Dezember gegen 19 Uhr UTC ein, mit einer Fallrate von etwa 100 pro Stunde. Erste Meteore treten bereits ab dem 4. Dezember auf, wobei die Aktivität mit eher kleineren Meteoren langsam ansteigt, um nach dem Maximum dann etwas schneller wieder abzufallen. Dann treten vermehrt größere und hellere Meteore auf. Da können richtige Feuerbälle dabei sein. Optisch sind die Geminiden für uns in Europa sehr schön zu beobachten, denn der Radiant etwas östlich des Sternbilds der Zwillinge ist die ganze Nacht sichtbar und steht gegen Mitternacht im Zenit. Und dieses Jahr stört auch kein heller Mond. Der wahrscheinliche Urheber des Trümmerrings, der Asteroid Phaeton, soll übrigens im Jahr 2029 von der deutsch-japanischen Raumsonde Destiny Plus besucht werden. Nun brennt ja bereits die erste Kerze am Adventskranz. Auf der Kurzwelle wird es dieses Jahr wohl weniger besinnlich zugehen, denn die guten Bedingungen wollen schließlich genutzt werden. Viel Spaß dabei und good DX! Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner.